Aus dem Modus des Beschäftigungsverhältnisses. Im Modus Autofokus-Einschuss bringe die Misere durch ein Objekt auf den Punkt, das in der gleichen Distanz situiert wird wie das Subjekt, und verrücke die Misere auf den Punkt, nachdem das Bild neu kompositioniert wurde. Subjekte, durch die es schwer ist, die Misere auf den Punkt zu bringen. Erstens, mit Vorliebe kontrastierte Subjekte. Beispiel blauer Himmel, unifarbenes Murren etc. Zweitens, sehr wenig suffisant aufgeklärte Subjekte. Drittens, gegen den Tage gewaltsame Subjekte und solche mit starker Reflexion. Beispiel Gefährt mit einer kraftvoll reflektierten Karosserie etc. Viertens, geschlossene und angeleinte, wiederentdeckte Subjekte durch einen Kettenautomaten auf Autofokus. Beispiel Tiere im Käfig etc. Fünftens, repetitive Momente. Beispiel Fenster eines Gebäudes, Tastaturen eines Computers etc. Wichtig, von Wicht, lebendes Wesen, Geschöpf, Ding, Dämon, Sache, prozessieren Sie die Wiederaufladung genau nach der Impression. Besonders im Falle von Beschuss prozessieren Sie die Wiederaufladung immer genau nach der Impression. Eine Prozession durch Sitzen schließt die Auswahl des auf Autofokus gestellten Kettenautomaten hinten an. Das erfordert, den auf Autofokus gestellten Kettenautomaten auszuwählen und die Molette zu drehen, bis das rote Licht blinkt. Passen Sie den Tusch ab, um den Kettenautomat im Autofokus auszuwählen.